So voll Hunger nach Leben, dass ich mich umbringen könnte. Ich kam aus dem Spital und mein Vater hatte irre geredet, so seltsam, man merkte es zuerst gar nicht, denn er redete in Tonfällen, die wir kannten von ihm, seine Familie. Wir saßen alle um ihn und lachten, wenn er Wolwig sagte statt Münze. Wolwig, es ging ihm nicht aus dem Kopf, dieser seltsame Name für ein Mineralwasser, es tat ihm weh, sagte er dieses Wort. Meine Schwester hatte die Plastikflasche aus London mitgebracht, sie füllte sie immer an der Wasserleitung, da war kein französisches Wasser drin, aber dieser Name, Wolwig, er schmerzte meinen Vater. Wir saßen um ihn im Fernsehraum der Station, sein Bettnachbar wollte schlafen, so hatte sich mein Vater aus dem Bett geschleppt in den Fernsehraum. Ach, nicht nur aus Höflichkeit, er wollte doch nicht mehr bettlägerig sein, er sollte doch morgen entlassen werden, mit dem Herzschrittmacher in seiner Brust, gerüstet nun für neue Jahre, General überholt sozusagen, mit geputzten Herzkranzgefäßen und Wolwig, und er müsste das nun streichen vom Internet, sagte er. Was denn? Vom Internet, sagte er, die Dateien, die müsste er streichen, löschen, was er angemerkt hatte. Und warum, sagte er, geht es mir so schlecht? Warum fühle ich mich nicht gut? Ich verstehe das nicht. Habe ich das nötig, dieses Wolwig, dass ich mich nicht gut fühle? Und er sagte das in dem Ton, in dem er immer seine Witze machte. Und dann hustete er. Ach, er hustet ja schon so lange. Er hat sich die Lunge weggeraucht in seinen ersten 40 Jahren. Und die zweiten 40 hat er gehustet. Und dann die Schmerzen im Rücken. Das ist eine Scheiße, sagt er. Diese Schmerzen im Rücken, habe ich das nötig? Der Knochenschwund ist das, die Osteoporose. Zwei Wirbel sind praktisch völlig weg, zerrieben zu Sand. Wenn einer 40 Jahre nur im Auto sitzt, nicht mehr geht, weil das Knie kaputt ist, weil der Fuß lädiert ist, dann schwinden die Muskeln, dann schwinden die Knochen, ach, und man merkt es nicht, denn man fährt ja die schnellen Autos, die 16, 20 Liter Benzin versaufen auf 100 Kilometer. Ach, und nun ist es vielleicht vorbei, nun ist man nicht mehr der älteste aktive Motorjournalist auf diesem Planeten, nur mehr alt ist man jetzt, und das will er nicht, nur mehr alt sein, nein, er weigert sich, er will raus aus diesem Spital, hat zu tun, ohne ihn wird das Blatt nicht fertig, und Wolwig, und vorher, bevor die anderen gekommen waren, war ich allein mit ihm und die Schmerzen, und ich musste ihm die wärmende Salbe auf den Rücken schmieren, er zog sich das Nachthemd hoch, dieser faltige, fette, abgemagerte Hintern, das war mein Vater, der Mächtige, der Garant, dass mir nichts passieren kann, mir, dem 50-jährigen Sohn. Ich musste dieses faltige, fette, abgemagerte Fleisch anfassen und die wärmende Salbe einreiben. Dieser riesige, runde Kopf mit dem weißen Bart, dieser faltige Hals, dieser mächtige Bauch, diese dünnen Beine, diese gelben Sohlen mit der rissigen, ausgetrockneten Haut, das ist mein Vater, der Große, vor dem ich mich oft geschämt habe, weil ich zu weichlich war, zu mädchenhaft zart. Ja, schau mich an, mich mit dem Stirnacken, mit der Glatze, mit dem Bauch. Ich war nur ein Bürschchen, ein zartes, hab mich beim Fußball vor dem Ball gefürchtet. Und dann, eines Tages habe ich ihn an mich gedrückt, im Spaß, ihn, den alten Pfadfinder, der sich mit zwei gebrochenen Beinen den Berg hinuntergeschleppt hat, ihn, den Flüchtling vor den Judenmördern, ihn, den Schiffskoch, der 500-mal Speck mit Eiern gebraten hat, ihn, den Soldaten mit dem breitkrempigen Hut der australischen Armee, ihn, den rasenden Reporter auf dem Motorrad, ihn, den Reformkommunisten, der gegen die Stalinisten aufmuckte, ihn, den Taxifahrer, Fernsehreporter, Kolumnisten, hab ihn an mich gedrückt, im Spaß, und ihm fast die Rippen gebrochen, ihm den Atem genommen, dass er auf dem Boden auf alle Viere gehen musste, um wieder zu Atem zu kommen. Mein Gott, wie lang ist das her? Und doch war er immer für mich der Starke geblieben, der Unüberwindliche, der Patriarch, und nun erst sah ich ihn leiden, nun erst sah ich ihn schwach, unsinniges Zeug daherbrabbelnd, und wir, seine Familie, saßen um ihn und lauschten und lachten und konnten gar nicht begreifen, dass er nicht scherzte. Und am Abend ließ ich mir ein Mädchen kommen, Katalog im Internet, 120 Euro. Ach, der schlanke Leib und der runde Hintern, ach, die kleinen Brüstchen, die langen Beine, das braune Haar. Und ich telefonierte und das Mädchen am anderen Ende sagte, es dauert noch, sie ist gerade unterwegs, aber wenn sie fertig ist, rufe ich dich an. Und als sie zurückrief, sagte sie, sie fährt noch nach Hause duschen, in 40 Minuten ist sie bei dir. Und ich sagte, Mensch, denk dir doch etwas aus, so redet man nicht. Wer will denn wissen, dass ein Mädel direkt von einem anderen Job kommt? Und als sie dann da war, war sie eine Polin, Carmen, wer hat ihr den Namen gegeben? Sie lachte und zitterte und sagte, sie sei erschöpft, ein schwieriger Tag. Ach, das schöne Mädel, und ich fragte, warum? Die Mama, sagte sie, im Spital, mit Kanzer. Und dann schlüpfte sie aus dem Pullover und lächelte und dann aus der Hose und fragte, die Strümpfe auch ausziehen? Und ich sagte, ja. Und als wir beide nackt waren, wollte sie ihr Bild im Internet sehen, denn sie wusste noch nicht, wie es aussah. Und ich ging mit ihr ins andere Zimmer und zeigte es ihr, es war noch auf dem Bildschirm. Ach, der schlanke Leib und der runde Hintern, die kleinen Brüstchen, die langen Beine. Nur das Gesicht sah man nicht. Und sie fragte mich, warum mich? Da sind so viele Schöne mit blonden Haaren und großen Busen. Und ich sagte, ich mag aber lieber die Kleinen, und küsste die Knospen, und dann küsste sie mich auf den Mund, und wir gingen zurück ins Zimmer und legten uns auf das Bett und küssten und hielten uns. Und ich dachte an ihre Mama im Spital mit Kanzer und sagte, mein Vater ist auch im Spital, das Herz. Und so redeten wir und hielten uns, und sie küsste mich, aber Französisch nur mit Gummi, willst du das jetzt? Und ich nickte. Aber sag mir noch, wie du wirklich heißt, aber nur, wenn du willst. Und sie schüttelte den Kopf und ich sagte, gut, dann bist du Carmen. Und hielt sie und küsste sie. Aber dann sagte sie, es fängt auch mit K an. Und ich sagte, Katharzyna? Nein, sagte sie und lachte. Wieso kennst du polnische Namen? Ich war schon öfter da, sagte ich. Und wo? In Wrocław und Poznan und Krakow und Warszawa. Ich bin aus Poznan, sagte sie. Aber am schönsten ist Krakow, ja, sagte ich und hielt sie und küsste sie und mein Name ist Kinga, sagte sie. Das ist ein seltener Name, auf Deutsch ist es Kunigunde. Kinga, sagte ich, Kinga und hielt sie ganz fest und dann machte sie mir Französisch mit Gummi und als ich sie hinlegte und zwischen ihren Schenkeln kniete und in sie eindrang, da wich sie zurück, sie lächelte und wich zurück, und ich sagte, du willst mich nicht in dir, und sie sagte, ich habe Schmerzen, vielleicht kommt meine Menstruation, ich weiß das nie, das ist bei mir so. Und ich sagte, lass nur, ich rufe nächste Woche wieder an, dann kommst du zu mir und dann werden wir ficken. Und ich hielt sie fest, und dann holte ich noch eine Decke für ihre kalten Füße, und wir hielten uns, und sie fragte mich, ob ich auch schwarze Mädchen mochte, und ich sagte, ich hatte mal eine Freundin, aber das ist lange her. »Und«, sagte sie, »sie war nett«, sagte ich, »und wir waren jung, das ist alles.« »Ich habe auch einen schwarzen Freund«, sagte sie, »er ist aus Nigeria und kann gut kochen.« »Ja«, sagte ich, »in Westafrika ist die Küche besser, ich war in Kenia und dort gibt es nur Mais und Kohl.« »Weiß dein Freund, welchen Job du machst?« »Ja, aber nur so ungefähr.« »Verstehe«, sagte ich. Und als sie mich anfasste, sagte ich, »nein, du musst nichts mehr tun, wir machen es nächste Woche.« »Gut«, sagte sie, »nächste Woche, und dann fahre ich zu meiner Mutter.« Und dann läutete sowieso ihr Handy, die Agentur. Die Stunde war um, und ich brachte sie zur Tür und sagte, »es ist schön mit dir.« Und dann ging ich hinauf und rief wieder die Agentur an und ließ mir Carla schicken, die kam aus Rumänien.